Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. So John warned us about the false spirit and the spirit of Antichrist. Johannes warnt uns vor dem falschen Geist und dem Geist des Antichristen. He told us how we can test it. Er erklärt uns, wie wir es prüfen können. And now he says in verse 5. Nun sagt er in Vers 5. They belong to this world and they articulate the spirit of this world and the world listens to them. Sie gehören zu dieser Welt und sie drücken den Geist dieser Welt aus und die Welt hört auf sie. It's interesting that John says that they actually are part of the world. Es ist interessant, dass Johannes sagt, dass sie eigentlich Teil der Welt sind. Now look what the Bible says here. Schau, was die Bibel hier sagt. It says and they articulate the spirit of the world. Es heißt und sie drücken den Geist dieser Welt aus. But in Verse 1 he talks about a false spirit. In Vers 1 spricht er von einem falschen Geist. And then he talks about that spirit of the Antichrist. Dann spricht er von dem Geist des Antichristen. And now here he talks about the spirit of this world. Und jetzt spricht er von dem Geist dieser Welt. Do you know what I believe John is telling us here? Ich glaube, Johannes will uns hier sagen, that the spirit of this world, the spirit of Antichrist and the evil spirits is all the same. Dass der Geist dieser Welt, der Geist des Antichristen und der böse Geist alle dasselbe sind. Think how serious this is. Denk mal, wie ernst das ist. How can we as followers of Jesus submit ourselves to the spirit of this world? Wie können wir uns als Nachfolger Jesu dem Geist dieser Welt unterwerfen? Well, that is a completely different spirit. Das ist ein völlig anderer Geist. And yet so many Christians do. Und doch tun es so viele Christen. Now, I understand that we are in this world and Paul teaches this, Jesus taught this, John teaches this. Mir ist klar, dass wir in dieser Welt sind. Paulus lehrt dies, Jesus lehrt dies und auch Johannes lehrt dies. But throughout the Gospels, it's pretty clear that we must never belong to the system of this world. Aber in den Evangelien wird ziemlich deutlich, dass wir niemals dem System dieser Welt angehören dürfen. Because the system is governed by different spirits that have nothing to do with us. Denn dieses System wird von anderen Geistern regiert, die nichts mit uns zu tun haben. How does the devil or how do the evil spirits govern the system of this world? Wie regieren der Teufel und die bösen Geister das System dieser Welt? Always through people. Immer durch Menschen. How does Jesus govern today on the earth? Through people. Wie regiert Jesus heute auf Erden? Durch Menschen. Every time Jesus finds surrendered Christians, jedes Mal, wenn Jesus hingegebene Christen findet, that are totally given to him and are willing to act on the thoughts that come from God, die sich ihm völlig hingeben und bereit sind, nach den Gedanken Gottes zu handeln, Jesus is advancing his kingdom. Bringt Jesus sein Königreich voran. And if you study Ephesians chapter 2 carefully, wenn du Epheser Kapitel 2 sorgfältig studierst, you will find out that exactly the same way the devil is advancing his kingdom. Wirst du feststellen, dass der Teufel sein Reich auf genau die gleiche Weise ausbreitet. He's doing it through people. Er macht es durch Menschen. And as he finds the right people who will listen to his thoughts and act upon them, wenn er die richtigen Menschen findet, die auf seine Gedanken hören und danach handeln, which are people in the system of this world. Menschen, die Teil des Systems dieser Welt sind, that's how he can advance his kingdom. Kann er auf diese Weise sein Reich voranbringen. So once we understand that the kingdoms are driven by spirits, sobald wir verstehen, dass die Königreiche von Geistern angetrieben werden, but the one who actually makes it happen is people. Aber diejenigen, die sie tatsächlich verwirklichen, Menschen sind. We are not going to listen anymore to people who act on the spirit of this world. Werden wir nicht mehr auf Menschen hören, die im Geiste dieser Welt handeln. Remember the warning of Paul not to be conformed to this world. Denk an die Warnung des Paulus, sich nicht dieser Welt anzupassen. It's driven, it's motivated by a completely different spirit. Sie wird von einem völlig anderen Geist angetrieben und motiviert. And yet, I don't think many Christians have even realized that this is becoming a normal lifestyle for a lot of Christians. Dennoch denke ich nicht, dass viele Christen erkannt haben, dass dies für viele von ihnen zu einem normalen Lebensstil geworden ist. Think of the business world. Nehmen wir die Geschäftswelt. What is the spirit of this world in the business world? Welcher Geist herrscht in der Geschäftswelt? Open a business so you can get wealthy and have a lot of finances. Eröffne ein Geschäft, um reich zu werden, viel Geld zu haben. Be very successful. Sehr erfolgreich zu sein. Then you will be very powerful. Und dann sehr viel Macht zu haben. Then you have a lot of money to do what you want to. Dann hast du viel Geld, um zu tun, was du willst. And yet there are Christians who open businesses for the same reason. Und doch gibt es Christen, die aus den gleichen Gründen ein Geschäft eröffnen. That's the wrong spirit. Das ist der falsche Geist. That's not the spirit of Christ at all. Das ist überhaupt nicht der Geist Christi. The spirit of Christ is that if I am in the business, der Geist Christi ist, dass wenn ich ein Geschäft habe, I serve Jesus through my business, ich Jesus durch mein Geschäft diene, and I will be good stewards of the finances that are coming in through the business. Und ein guter Verwalter der Finanzen bin, die durch das Geschäft hereinkommen. Remember how different this is. Schau, welch ein Unterschied das ist. But it's not only about being different. Aber es geht nicht nur darum, anders zu sein. It's about behind those two different systems is always a spirit that governs it through people. Es geht darum, dass hinter jedem dieser beiden Systeme immer ein eigener Geist steht, der das System durch Menschen regiert. How many churches I've been to? Ich war schon in so vielen Gemeinden, that are organized and structured just like businesses in this world. Die genauso organisiert und strukturiert sind wie Unternehmen in dieser Welt. They define success exactly like the world defines success. Sie definieren Erfolg genauso wie die Welt Erfolg definiert. They count the numbers and think that's what matters. Sie schauen auf die Zahlen und denken, dass diese das Wichtigste sind. Instead of caring for the individual, no matter how broken they are. Anstatt sich um den Einzelnen zu kümmern, und zwar unabhängig davon, wie kaputt er ist. And I personally believe, ich persönlich glaube, that many Christians have not understood this verse. Dass viele Christen diesen Vers nicht verstehen. That behind the system of this world there is a spirit, and the spirit is trying to find people who will push it forward. Dass hinter dem System dieser Welt ein Geist steht und dieser Geist versucht, Menschen zu finden, die dieses System vorantreiben. And once we understand that, we're going to be very careful. Sobald wir das verstehen, werden wir sehr wachsam sein. First of all, zunächst einmal, we're going to be very careful not to be governed by the system of this world. Werden wir sehr darauf achten, uns nicht vom System dieser Welt regieren zu lassen. Secondly, we are going to be very careful to be totally surrendered to God. Zweitens werden wir sehr darauf bedacht sein, uns ganz Gott hinzugeben, so that the Spirit of God can govern through us. Damit der Geist Gottes durch uns regieren kann. And once the Spirit of God governs through us, we see the kingdom of God advanced. Und sobald der Geist Gottes durch uns regiert, sehen wir, wie das Reich Gottes voranschreitet. So, for me, it's very clear to understand that the kingdom of the world and the kingdom of the God, are motivated by two spirits. Für mich ist es also ganz klar, dass die beiden Reiche, das Reich der Welt und das Reich Gottes, von zwei Geisten angetrieben werden. And there is no gray, there's only black and white. Es gibt kein Grau, es gibt nur Schwarz und Weiß. I'll see you tomorrow. Bis morgen.